Der 6. Kongress des Demokratischen Freien Bundes Koreas fand am 17. und 18. November im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang, Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, statt. Daran nahmen teil Choi Ryong-hae, die Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas, des Zentralvorstandes des Frauenbundes, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Delegierten, die aus allen Delegiertenkonferenzen der Grundorganisationen des Frauenbundes aller Ebenen gewählt wurden. Als Zuhörer waren dabei zugegen die Partei- und Verwaltungsmitarbeiter der benachbarten Bereiche, die Delegation des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und die Delegation der Funktionärinnen des Generalverbandes der China-Koreaner. Der Kongress billigte folgende Tagesordnungspunkte. Erstens, über die Rechenschaft des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas. Zweitens, über die Rechenschaft der Zentralen Divisionskommission des Demokratischen Frauenbundes Koreas. Drittens, über die Umbenennung des Frauenbundes. Viertens, über die Wahl des zentralen Leitungsorgans des Frauenbundes. Fünftens, über die Änderung des Statuts des Frauenbundes. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, verlas auf dem Kongress das historische Schreiben des Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus die Arbeit des Frauenbundes weiter intensivieren. Auf dem Kongress wurde es vorgestellt, dass die Frauenorganisationen verschiedener Länder, internationalen Organisationen und die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise Blumenkörbe, Glückwunsch-Telegramme und Briefe an den 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas geschickt haben. Die Vorsitzende des Zentralvorstandes des Frauenbundes hielt das Referat über den 1. Tagesordnungspunkt über die Rechenschaft des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas. Es gab Gratulationsreden von Leiterinnen der Delegation des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und der Delegation der Funktionärinnen des Generalverbandes der China-Koreaner. Dann gab es Reden über den 1. Tagesordnungspunkt. Die Gratulationsgruppe der koreanischen Kinderorganisation rezitierte das Gratulationsgedicht zum 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas »Herzlichen Glückwunsch und Ruhm«. Auf dem Kongress wurde der Beschluss über den 1. Tagesordnungspunkt über die Rechenschaft des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas mit einstimmiger Zustimmung der Delegierten verabschiedet. Es gab ein Referat über den 2. Tagesordnungspunkt über die Rechenschaft der Zentralen Divisionskommission des Demokratischen Frauenbundes Koreas. Auf dem Kongress wurde der 3. Tagesordnungspunkt über die Umbenennung des Frauenbundes besprochen. Der Beschluss über die Umbenennung des Frauenbundes in den Sozialistischen Frauenbundes Koreas wurde einstimmig angenommen. Auf dem Kongress wurde der 4. Tagesordnungspunkt über die Wahl des zentralen Leitungsorgans des Frauenbundes diskutiert. Alle empfohlenen Kandidatinnen wurden durch die einstimmige Zustimmung von Delegierten zu Mitgliedern und Kandidatinnen des Zentralvorstandes und Mitgliedern der Zentralen Revisionskommission des Frauenbundes gewählt. Auf dem Kongress wurde der Beschluss der 1. Plenarsitzung des Zentralvorstandes des Sozialistischen Frauenbundes Koreas in seiner 6. Wahlperiode veröffentlicht. Das Exekutivkomitee des Zentralvorstandes des Frauenbundes wurde gewählt. Die Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralvorstandes des Frauenbundes wurden gewählt. Das Organisationskomitee des Zentralvorstandes des Frauenbundes wurde gebildet. Die Abteilungsleiterinnen des Zentralvorstandes des Frauenbundes wurden ernannt. Auf dem Kongress wurde das Ergebnis der Wahl der Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralen Revisionskomitees des Frauenbundes auf der 1. Plenarsitzung des Zentralen Revisionskomitees des Sozialistischen Frauenbundes Koreas in seiner 6. Wahlperiode bekannt gegeben. Auf dem Kongress wurde der 5. Tagesordnungspunkt über die Änderung des Statuts des Frauenbundes besprochen. Der Beschluss über die Änderung des Statuts des Frauenbundes wurde mit einstimmiger Zustimmung der Delegierten verabschiedet. Auf dem Kongress wurde das Eidschreiben an den höchsten Repräsentanten unserer Partei und unseres Volkes, Kim Jong-un, angenommen.